Kundgabe 220. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.12.1937. Gebet im Gottvertrauen. Geistiger Schutz. In allen Nöten sollst du zum Vater beten. Und so er dir hilft, erkenne seine Liebe. Ihr alle müsst leiden, dass ihr eure Gedanken zum Vater sendet und seiner Güte euch anvertrauet. Der Vater verlässet die Seinen nicht, und solange ihr euch bemüht, seinen Willen anzuerkennen, sehet ihr in ihm den Vater und seid als Kinder in seiner väterlichen Liebe wohlgeborgen. Das vergesset nicht, dass nur eure Einstellung zu Gott euch auf Erden vorbereitet für die Ewigkeit. Seid ihr innig mit ihm verbunden, erlebt ihr seine Gnade unausgesetzt. Doch verleugnet ihr den Vater, so geht ihr eurer Gotteskindschaft verlustig und wandelt ohne seinen Segen durch das Erdenleben. Lasset den Herrn sorgen und vertrauet ihm. Innerlich müsst ihr wohl gefestigt sein und nimmer euch den Zweifeln hingeben an seiner Liebe und Güte. Denn was wäret ihr wohl ohne diese? Volles Vertrauen ist das Erste, dessen ihr euch befleißigen müsst. Dann wird euch auch Hilfe werden in aller Not. Doch wer verzaget am Herrn und seiner Macht, der wird genauso zaghaft Hilfe erflehen. Und wie soll sie ihm dann gewährt werden? Darum wendet euch an den himmlischen Vater in starkem Glauben und blindem Vertrauen. Wollet ihr, dass euer Gebet erhört werde? Denn der Vater liebt die Seinen und steht ihnen bei in ihrer Not. Und seid gewiss, dass er kein Kind vergeblich bitten lässt, dass seine Hände flehend zu ihm erhebt. So wende auch du dich vertrauensvoll an den Vater und bange nicht. Worte ohne Zahl werden dir beweisen, dass die Liebe des Vaters seinen Kindern zukommen lässt, wonach ihr Herz verlangt. Es behüten dich seine Engel und richten dich auf, wenn du wanken zu werden drohst. Vertraue dich ihrem Schutz an, dass du geleitet werdest auf irdischer Bahn, bis du eingehest in den ewigen Frieden. Amen.